Kundgabe 6330. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.08.1955. Erklärung von Schicksalsschlägen. Das Ringen in der geistigen Welt um die Seelen der Menschen wird immer heftiger. Die Lichtwelt ist unausgesetzt tätig, auf den Willen der Menschen einzuwirken. Aber auch die Kräfte der Finsternis tun dies, und es ist der Mensch viel eher geneigt, Letzteren zu Willen zu sein, weil der Hang zur Materie stark ist und durch materielle Güter und Genüsse jene finsteren Kräfte ihren Einfluss ausüben. Was nur immer getan werden kann, um die Sinne der Menschen von der Materie zu lösen, das führen die Lichtwesen aus, oft zum Leid der Menschen, aber doch im Liebessinne, nur um den Menschen zu helfen. Immer näher kommt das Ende, das jegliche Materie für die Menschen vergehen lässet. Sie müssen dann alles hergeben und können nichts davon zurückbehalten. Doch das letzte Vergehen des irdischen Besitzes wollen sie nicht glauben, und darum müssen sie zuvor immer wieder erfahren, wie unbeständig das ist, was sie anstreben mit allen ihren Sinnen. Die Lichtwesen haben wenig Zugang zu den Gedanken der Menschen und ihre Vorstellungen werden nicht angehört. Das heißt, die Menschen beschäftigen sich nicht mit solchen Gedanken, dass sie nun von den Lichtwesen gedanklich belehrt werden könnten. Und darum müssen sie gewaltsamen Eingriffen ausgesetzt sein, auf dass sie nachdenklich werden über die Vergänglichkeit irdischen Besitzes. Und so nur könnet ihr Menschen euch die vielen Schicksalsschläge erklären, die im Verlust irdisch-materieller Güter oder auch Menschenleben bestehen, in Katastrophen oder Unglücksfällen, in Zerstörungen jeglicher Art. Es sind dies alles nur Mittel, die von Seiten der geistigen Welt angewandt werden im göttlichen Willen, die nur im tieferen Sinne das Ringen um die Seelen zum Ausdruck bringen, die in höchster Gefahr sind, sich ganz an den Gegner Gottes zu verlieren, weil sie sich ganz an die Materie verloren haben, die ihr Verderben ist. Es bleibt nicht mehr viel Zeit bis zum Ende. Also müssen auch solche Schicksalsschläge überhand nehmen, durch die noch eine geringe Aussicht besteht, dass die Menschen zum Nachdenken veranlasst werden. Der Kampf in der geistigen Welt ist überaus heftig. Doch es kämpft die Lichtwelt, nicht wieder die finstere Welt, sondern beide kämpfen um die Seelen der Menschen. Der Mensch selbst ist das Streitobjekt. Der Mensch selbst muss den Kampf zum Austrag bringen. Und eine jede Welt wendet die Mittel an, durch die sie Erfolg erhofft. Alles Leid und Ungemach, alle euch Menschen schwer betreffenden Erlebnisse sind Mittel der Lichtwelt, die euch nur wohl will, die in Liebe zu euch immer nur das tut, was euch sichere Hilfe sein kann, wenn ihr euch nicht widersetzet. Doch Wohlleben und Reichtum, irdische Freuden und weltliche Genüsse sind immer nur die Mittel des Gegners, und diese solltet ihr fliehen und euch nicht ihres Besitzes erfreuen. Denn kurz nur ist eure Erdenlebenszeit. Dann habet ihr alles Schwere überwunden. Dann werdet ihr entschädigt für das harte Erdenleben, so es euch den geistigen Erfolg eingetragen hat, dass ihr euch freiwillig gelöst habt von der Materie und eure Seele sich geistige Güter erworben hat. Verlanget nicht das, was sehr bald euch genommen wird, sondern sammelt euch geistige Güter, die niemand mehr euch rauben kann und die euch nachfolgen in die Ewigkeit. Amen.